reason why this, you know, just like Jenny said today, that this fast, because today it was as if I was almost saying, is it not too long that I'm still here? I was almost saying it that, but the Lord was always say, he always say bring message concerning it. Amen. Ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht zu lange jetzt über dieses Thema gesprochen habe. Aber der Herr hat mir immer wieder bestätigt, dass das richtig ist, dass wir so lange da immer noch verharren. Praise the Lord. Halleluja. The old versus the new. Das Alte gegen das Neue. Amen. A lot still believe in the old. Viele glauben immer noch an dem an das Alte. They still live in the old. Sie leben noch im Alten. Amen. We are no longer of the old. Aber wir gehören nicht mehr zum Alten, wir gehören zum Neuen. The new is Christ. Das Neue ist Christus. The old is you. Und das Alte bist du. The old has been you, has das Alte been waren die Leute. It's about what people do. Da geht es um das, was Leute tun. Amen. Amen. To God, to people or to themselves. Was sie für andere machen, was sie für sich selbst the tun. The new was für is Gott what tun. Christ did for us. Aber im Neuen geht es um das, was Christus für uns getan Amen. Hat. Amen. Not the difference between the old fasting and the new fasting. Kenne den Unterschied zwischen dem alten Fasten und dem neuen Fasten. The old fasting does not belong to us any longer. Amen. Amen. Amen. It is through the new fasting that things work out for God's children. Und durch das neue Fasten funktionieren die Dinge. Amen. The new fasting prevents you from problems. Das neue Fasten verhindert Probleme. The old fasting, you know, until you have problems, you never go to the old fasting. You know that. Bei dem alten Fasten, da geht man immer nur dann hin, wenn man Probleme hat. You wait until you have problems man before wartet, you go bis man Probleme hat und dann geht man hin. Und dann fängt man an, das zu tun. The new fasting prevents whatever is coming. It fight whatever is coming to you. Aber das neue Fasten, das bekämpft alles, was auf was dich zukommt. Whatever Satan throws at you, was immer der Teufel auf dich schmeißt, das wird dadurch verhindert. That those things cannot penetrate into you. Dass diese Dinge nicht eindringen können. They cannot bring you down. Sie können dich nicht runterziehen. Somebody get in it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lord always prepares us before time. Der Herr bereitet uns immer vor. He prepares us a lot. Er bereitet uns God vor. Children, amen. Die Kinder Gottes. You know, sometimes give me message. Manchmal gibt er uns eine Botschaft. I don't even know why that message is there. Und ich weiß nicht, wieso die ist. And before, you know, some days time or a week time or so, thereabout. You know, I now know why that message, like he brought that message. Und nach ein paar Tagen oder Wochen weiß ich auf einmal, weshalb. Amen. He prepares us before time. Er bereitet uns vor. Before things happen. Bevor Sachen passieren. Things don't just happen to God's children. Dinge passieren können an Gott nicht einfach so. Amen. Amen. He prepares you before time. Er bereitet uns vor. Before I went to the hospital, bevor ich zum Krankenhaus he prepared me before hat er mich vorbereitet. Time. Is somebody getting it? He brought me the message concerning healing. Er hatte mir damals die Botschaft über die Heilung nochmal erklärt. The spirit said there is the spiritual and the physical healing. Dass die geistliche Heilung gibt und die physische Heilung. Is somebody getting it? The spiritual and the physical healing. Die geistliche und die physische Heilung. He said everything that have the spirit have also the physical part. Alles was eine physische Seite hat, hat auch eine geistliche Seite. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So it helped me to understand why I should even go to the hospital at all. Hat mir geholfen zu verstehen, was habe ich überhaupt zum Krankenhaus gehen sollen. Praise the Lord. Halleluja. He really prepared me. Er hat mich wirklich vorbereitet. And so also prepare all of us. Und so hat er uns alle vorbereitet. Anything that is coming, the Holy Ghost has already seen it. Alles, was auf uns zukommt, der Heilige Geist hat es schon gesehen. Your spirit already knows. Dein Geist weiß es schon. What is coming? Was auf dich zukommt. And the Holy Ghost prepare us. Der Heilige Geist, er bereitet uns vor. Amen. Amen. You know, Jesus told Peter. Jesus hat zu Petrus gesagt. He said, Satan planned to destroy you. Der Teufel plant, dich zu zerstören. I have prayed for you. Aber ich habe für dich is somebody gebetet. Getting it? Amen. Amen. He prepared Peter down before anything comes. Vorbereitet, bevor etwas kommt. Amen. Amen. He said, you know, Jesus also said in, is it not in John 16? Let's go to John 16. Praise the Lord. Hallelujah. Mm-hmm. In John 16, verse 32. Johannes 16, Vers 32. He said, behold, the hour cometh, yet is now come, that you shall be scattered. He was preparing them for something. Er hat sich vorbereitet. Amen. That you know, something is going to happen to me. Etwas wird mir passieren. I am going to be arrested. Ich werde verhaftet. And something is going to happen. Und was wird passieren? That will scatter you. Was euch zerstreuen wird. He prepared them before time. Er hat sich vorbereitet. There are a lot of places he prepared them. He was always preparing them. Er hat sie immer wieder vorbereitet. Amen. He said, every man to his own. And shall leave me alone, and yet I am not alone, because the Father is with me. You are never alone. Du bist niemals alleine. Jesus was never alone. Jesus war niemals alleine. And he did not leave us alone. Und er hat uns nicht alleine gelassen. He did not leave us without the Holy Spirit being with us. Er hat uns nicht mit dem Heiligen Geist alleine gelassen. Is somebody getting Amen. It? Praise the Lord. Hallelujah. You know, John. The same John 16, everywhere in the Bible tells us how Jesus prepared the disciples. Überall in der Bibel steht, wie Jesus die Jünger vorbereitet. He said, it is better I go. Es ist besser, dass ich gehe. If I go not, wenn ich nicht the gehe, comforter will not come. Wird der Tröster nicht kommen. He was preparing them not to be threatened by his departure. Dass sie sich nicht bedroht fühlen durch seine... Are you getting it, please? You know, something comes. You know, don't be threatened by whatever comes to you. Fühl dich davon nicht bedroht. Jesus was going to be killed. Jesus war kurz vor seiner Tötung. He was going to die. Kurz vor seiner Hinrichtung. He was going to live here. And you know, the disciples, they left everything. Und die Jünger and follow him. Zurückgelassen sind ihm nachgefolgt. And who you follow is going to go. Und die Person, für die du alles zurückgelassen hast, verschwindet auf einmal. Maybe you thought that he was going to live, be there forever for vielleicht you. Hast du gesagt, dass Person and now he's going to go physically. Physisch. Then you know people will be confused. Leute werden verwirrt sein. What are we going to do? Was machen wir jetzt? It is no longer there. Er ist nicht mehr da. He prepared there before. Er hat sie vorbereitet. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He still prepared us today. Er bereitet uns heute with his revelation. Mit seiner Offenbarung. Amen. Amen. With his revelation. Mit seiner Offenbarung. And not information. Nicht mit Information. Information is what the flesh wants you to see. Information ist das, was das Fleisch möchte, was du siehst. Revelation is what Christ wants you to see. Ist das, was Christus möchte, was du siehst. Amen. Amen. You know, the spirit is inside the body. Der Geist ist im Körper. So also revelation is inside information. Genau, das Offenbarung auch in Information. Are you getting it? Mm. It tells the Holy Spirit to see that revelation. Geist, diese Offenbarung zu sehen. To hear it, to see es it, hören, and to believe zu it. Zu glauben, to understand it. Um es zu verstehen. The Holy Spirit has to draw it out. Der Heilige Geist muss es rausziehen. Information cannot save you. Information kann dich it nicht is revelation that is salvation. Das ist Errettung. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation is what the Spirit wants you to see. Offenbarung ist das, was der Geist möchte, dass du siehst. Again, the old versus the new. Das Alte gegen das Neue. The old is information. Das Alte ist Information. The new is revelation. Das Neue ist Offenbarung. You know, the old fasting is information. Im Alten ist was fast Information. The new is revelation. Im Neuen ist das ist Offenbarung. Amen. Amen. The Old Testament is information. Das Alte Testament ist Information. The new das is Neue revelation. Ist Offenbarung. Amen. Amen. The new started from Acts of Apostles. Hat bei Apostelgeschichte angefangen. From Matthew. Nicht bei Matthäus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You don't need the Holy Ghost to understand the old. Du brauchst den Heiligen Geist, um das Alte zu verstehen. You don't need the Holy Ghost to know and understand the old. Du brauchst den Heiligen Geist, um das Alte zu verstehen. You need the Holy Spirit to help you to know and understand the new. Um das Neue zu verstehen und zu kennen. And that is why Jesus said, I am going where the Holy Spirit is. Das heißt, Jesus, I will send ich gehe, aber ich werde ihn schicken. To help you to know and understand. Damit er euch hilft, zu verstehen und zu erkennen. Amen. Amen. Without the Holy Spirit, you can't don't understand the new. Ohne den Heiligen Geist kannst du das Neue nicht verstehen. Amen. Amen. Jesus said, if my Father did not bring them here, they will never be here. Jesus sagt, wenn mein Vater sie nicht hergebracht hat, dann werden sie auch nicht hier bleiben können. For you to be here, it takes revelation. Sein, es braucht Offenbarung. Somebody get in it. For you to be here in this hier bist, in dieser Gemeinde, it takes revelation. Es braucht Offenbarung. With information, you can never information be here. Kannst du nicht hier sein. The old is the fasting of the flesh. Das Alte ist das Fasten vom Fleisch. The new das Neue is of the spirit. Ist vom Geist. Amen. Amen. Unbelief, fear, doubt. They are spiritual. Sie sind geistlich. And that's why they are so powerful. Und deswegen sind sie so kraftvoll. Are you getting it? They are spiritual. Sie sind geistlich. There's power. I mean, there's power behind them. Da ist eine Kraft hinter. Unbelief. Hinter Unglauben. That's why you can fight your belief. Ist es in der Lage, deinen Glauben zu bekämpfen. That's why you can fight your doubt. You can bring doubt to you. Kann es Zweifel bringen. Amen. Mm. You can bring fear to you. Es kann Ängste bringen. The new is of the spirit. Das Neue ist vom Geist. And the new is more difficult than the old. Und das Neue ist schwieriger als das Alte. The old is so simple to understand. Das Alte kann man leicht verstehen. Honor your mother, your father. Also everybody knows. Deine Mutter know und dein Vater. That's the old. Kann jeder nachvollziehen. But they cannot understand honor Christ. Aber Christus, das versteht niemand. Somebody get it. Das ist das Neue. Honor your father and your mother. That is the old. And his flesh and profit to nothing. Was nützt nichts? Honor Christ. Christus zu ehren. That is the new. Das ist das Neue. And it is spirit. Und das ist Geist und Leben. Amen. Amen. You know, Jesus talks about the new in Mark 10. Jesus spricht über das Neue in Markus 10. He said, with man it is impossible. Mit den Menschen ist es unmöglich. With man it is impossible. Es ist unmöglich. And he said, it is only possible with God. Es ist nur mit Gott möglich. It is only possible with the Holy Spirit. Es ist nur möglich mit dem Heiligen Geist. Amen. For you to understand, to know, zu verstehen, das Neue zu verstehen. To accept it at all. Zu akzeptieren. To believe the new, you need the Holy Spirit. Um das Neue zu glauben, brauchst du den Heiligen Geist. To help you. Der dir hilft. To believe it. Das zu glauben. We have been taught hard on the old. Uns wurde das Alte sehr stark beigebracht. We have been taught hard of the old. To say all the old, we have been so deep in them. Wir waren so tief darin verwurzelt in dieser Lehre. We know them so much. Lehre, wir kennen uns darin aus. We need the Holy Ghost to help us. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, das wieder wegzuradieren. Amen. Amen. He erased them by you believing the new. Und er radiert es aus, indem wir an das Neue glauben. Amen. Amen. He cleansed them. Er reinigt das. Once you believe the new. Indem wir an das Neue glauben. And keep on believing it. Und daran and festhalten. Acting on it. Und danach handeln. It takes away the old. Dann ist das Alte weg. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. You know, the old fasting take away Christ from you, take away grace from you. Das alte Fasten nimmt die Gnade weg von dir. It takes you away from Christ's grace. Es bringt dich weg von der Gnade von Christus. Galatians 5 talks about the old and the new. In Galater 5 geht es um das Alte und das Neue. Galatians 5. Galater 5. Amen. Amen. Galatians 5. From 1 to 6. It says, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free. We are free from the old. Wir sind frei von dem Alten. Amen. Amen. Freedom. Freiheit. The old is das Alte ist Gefangenschaft. If you are living there, you are living in bondage. Wenn wir darin leben, leben wir in Gefangenschaft. Amen. Amen. If for you it's all about The old fasting. Wenn es für dich immer nur um das alte Fasten geht. Amen. You are living in bondage. Lebst du in Gefangenschaft. You are never free. Du bist niemals frei. I don't need to fast to be healed. Ich muss nicht fasten, um geheilt zu sein. All I need is just believe. Ich muss einfach nur glauben. Believe that by strife I am already healed. Durch seine Wunden bin ich schon geheilt. Amen. Amen. Amen. 1 Peter 2:24. 1. Petrus 2. That's right, for no, I am. I'm not going to be healed. Ich werde nicht Heilung empfangen. It's a past tense. Sondern es ist vergangen. Jesus healed me. Before I was born into this world. Bevor ich geboren wurde, wurde ich schon geheilt. Amen. Amen. I'm already healed. Ich bin schon geheilt. Praise the Lord. Halleluja. Stand fast again, verse 1. Therefore, in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. The yoke of bondage. In das Joch der Knechtschaft. Your circumcision, fasting. Die Besteigung, das Fasten, das alles ist ein Joch der Knechtschaft. Erst wenn ich faste, bin ich geheilt. I don't fast, God wenn will ich nicht faste, dann wird Gott mich nicht segnen. Is somebody getting it? The yoke of bondage. Dieses Joch der Gefangenen. If I don't bless the house of wenn God, ich das Haus I Gottes will not segne, be bin ich nicht geheilt. Das ist eine große Lüge. Amen. Amen. I don't need to bless to be healed. Muss ich gesegnet sein, ich muss dich segnen, zu heilen. It's not my sacrifice that healed me. Nicht mein Opfer hat mich geheilt. He paid the price. Er hat den Preis bezahlt, meine Heilung. Amen. Behold, I Paul say unto you, if you be circumcised, Christ shall profit you nothing. If you are after the old, wenn du hinter dem Alten her bist, you are saying Christ is nothing. Sagst du damit, Christus ist nichts? Amen. The old fasting, you know, if you are after the old fasting, hinter dem Alten fasten. For you, it's about going without food. Dir geht's immer darum, you are saying Christ, I don't need you. Sagst du, Christus, ich brauche dich nicht? Today it might not be circumcision. Heute ist vielleicht nicht die Beschneidung. But you know, fasting is there so much ist da. So strong. Es ist so stark in einigen Menschen verwurzelt. And it's a destroyer. Und es ist ein Zerstörer. Fasting to get to move God to do something for you. Fasten, um Gott dazu zu bewegen, etwas für dich zu tun, ist ein Zerstörer. It's Jesus that moving. Jesus hat ihn bewegt. To provide everything for you. It is by His grace. Alles zu für alles zu sorgen. Durch seine Gnade passiert, dass alles passiert und nicht durch unsere Opfergaben. Amen. Because some too many things, even myself, I have to remind myself. Ich muss mich auch selbst daran erinnern. Amen. Verse 3. For I testify again to every man that is circumcised that he is a debtor to do the whole law. Amen. Amen. If you believe without doing one, you cannot get things from him. You are going to do all. Du wirst versuchen, dir alles, was er hat, zu verdienen durch deine Taten, durch deine Werke. Amen. Amen. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are falling from grace. Are you getting what is here, please? If you are the one that qualifies you, nur dich selbst qualifiziert. Amen. You are out of grace. Bist du raus aus der Gnade? It's Christ that qualifies you. Christus qualifiziert dich. Amen. It's not the doctor that is your healer. Nicht der Arzt ist dein Heiler. Christ is your healer. Christus ist dein Heiler. Amen. Amen. And you are already healed. Und du bist schon geheilt. The good fight of faith you are to believe is to be is you are to fight is to believe you are already healed. Den guten Kampf des Glaubens, den wir kämpfen sollen, ist zu glauben, dass wir schon geheilt sind. Before you even go to the hospital, bevor you are already healed. Bevor du Krankenhaus gehst, bist du schon geheilt. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. You are not going there to be healed. Du gehst nicht dann, um geheilt zu werden. It's like your job, how you work. Wie deine Arbeit. Your job is not your provider. Deine Arbeit ist nicht dein Versorger. But you still work. Aber dennoch arbeitest du. Amen. Christ is your provider. Christus ist deine Versorgung. So also the doctor can still treat you, but he is not your healer. Der Arzt kann dich the Lord is your healer. Vielleicht verarzt, aber immer noch ist Jesus Christus dein deine Heilung. Praise the Lord. Halleluja. The natural people see the doctor as their Leute healer. Sehen den Arzt als ihre Heilung. The God's family is Christ is our healer. Bei uns ist Christus unsere Heilung. The natural people, they see their job as their provider. Die natürlichen Leute sehen ihre Arbeit als ihren Versorger. Amen. Mm. We see Christ as our provider. Wir sehen Christus als unseren Versorger. Amen. Amen. Verse 5. For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Verse 6. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by law. Circumcision or no circumcision? Nothing of the flesh. Nichts vom Fleisch qualifiziert dich. Is Christ, es ist Christus Christ allein, qualifies der dich qualifiziert. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it's for you until you fast. You cannot, the Lord cannot be there for you. Wenn du glaubst, dass erst wenn ich faste, kann der Herr für mich da sein. Until you pray, the Lord cannot be there for erst you. Wenn ich bete, kann der Herr für mich da sein. Amen. For so many, you know, prayer is even a sacrifice. Für ein paar Leute ist selbst das Gebet ein Opfer. Amen. Amen. You know, a baby, a child does not need to fast. Ein Baby muss nicht fasten und beten, damit der Vater versorgt. To feed him or her with a feeding bottle. Amen. Amen. You don't need it. Das brauchst du nicht. Amen. Amen. You know, don't depend on your prayer. Depend verlass on Jesus. Dich auf deine Gebete, verlass dich auf Jesus. Amen. Amen. Amen. You don't depend on your prayer. You ich depend verlass dich auf deine Gebete, sondern auf Christus. Amen. Amen. Amen. You know, you might even pray wrongly. Vielleicht betest du falsch. And if you depend on that wrong prayer, wenn du dich auf diese falschen Gebete verlässt, then what? You know the result. Kennt ihr die Ergebnisse? Amen. Your prayer is not your victory. Dein Gebet ist nicht dein Sieg. Christ is your victory. Christus ist dein Sieg. If you remember to pray or not, wenn du dich daran erinnerst, you are already a child of God. Du bist schon ein Kind Gottes. Is somebody getting it? If you remember to pray or not, he is your father. Er ist dein Vater. And he takes care of you. Und er sorgt sich um dich. Amen. Amen. There was a woman. They gave it as a testimony in YouTube concerning a lady. A lady. This lady was in a Redeemed Church. Ich habe mein Zeugnis mir angeguckt auf YouTube von so einer Frau, die in einer Gesetzesgemeinde gegangen ist. Amen. You know, this woman was always the person that gave the test the lady came out to confess how they operate in the spiritual world of Satan. Eine Frau hat dann ein Zeugnis darüber gegeben, wie diese Satanisten halt Leute zerstören oder töten. She said those that depend on their prayer, they are so naked. Sie hat gesagt, die Leute, die sich ständig auf ihr Gebet verlassen, die sind so nackt, also so angreifbar. Because you know, verletzlich. You know, we said because your prayer is not your salvation. Christ is your salvation. Dein Gebet ist nicht deine Errettung, Christus ist deine Errettung. She now talks about a lady that was in a Redeemed Church. Sie hat dann über eine Frau gesprochen, die in eine Gesetzesgemeinde gegangen ist, und dass sie tot ist und sie haben sie getötet. She said this woman believes so much on her prayer. Diese Frau hat so krass an ihre Gebete geglaubt. For her, she does not pray, nothing can be done. Für sie war ihr Gebet alles. There is no protection. Wenn sie nicht betet, gibt es keinen Schutz. Wenn sie nicht betet, gibt es keine Sicherheit. She said that prayer was helping her to some extent. Das hat, dieses Gebet hat zu einem gewissen Punkt sie geschützt. She said they started watching her. Sie haben aber angefangen, sie zu beobachten. Until she don't pray. Und gewartet, bis sie mal vergisst zu beten. You know, Jesus never leave us, he never forsake us. Aber Jesus verlässt uns niemals, wenn wir uns auf ihn verlassen. Aber das Gebet. I don't know if you are getting it. It's not about your prayer, it's about Jesus. Es geht nicht um dein Gebet, es geht um Jesus. A lot depends so much on their prayer. Viele verlassen sich so krass auf ihr Gebet. I'm not saying don't pray. Ich sage nicht, bete it's nicht. Are you getting it, please? Amen. She said, this woman, no night she never wake up to pray. Es gibt keine Nacht, in der sie nicht aufsteht, um zu beten. She said, always pray. Immer betet sie. He said, but there was one night she es gab was eine so Nacht, tired. Da war sie so müde, diese Frau. They sent serpent to bite her. Und dann haben sie eine Schlange geschickt, um sie zu beißen, um sie zu töten. Amen. He said, that was how she was killed. Und so wurde, just one. Wurde sie getötet, nach einem Angriff. If you make something law, it becomes a problem to you. Wenn du etwas zum Gesetz machst, it, something good. Wird der Teufel da durchgehen, selbst wenn es etwas Gutes yes, ist. Good. The only day she did einen not Tag, pray. An dem sie nicht gebetet hat, hat man sie dann gepackt, she was naked. Weil sie entblößt war. Are you getting it? Christ to be everything for you. Sollte alles sein für dich. To be your protection. Sollte dein Schutz sein. Prayer is a relationship with him. Gebet ist eine Beziehung mit Jesus Christus. And not your, even your protection. Und nicht dein Schutz. Amen. Amen. Christ is your protection. Christ ist dein Schutz. I'm not even preaching on prayer. Let me leave there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Daddy. Amen. Amen. The new is more difficult than the old. Das Neue ist schwieriger umzusetzen als das Alte. Amen. Amen. People think that the new is easy. Leute denken, dass das Neue einfacher Jesus made the new so difficult. Aber Jesus hat das Neue so schwierig gemacht. He said it is impossible with man. Er hat gesagt, für den Menschen ist es unmöglich. With man, it, you know, that the old, everybody can fast. Das Alte war für die Menschen irgendwie möglich. Leute können auf Essen verzichten. Aber viele Leute können ihren Unglauben, ihre Ängste, ihre Zweifel fasten. Dafür brauchst du den Heiligen Geist. Are you getting it? Everybody can go without food. Jeder kann auf Essen verzichten für eine gewisse Zeit. But how many? Also wie viele Leute können immer noch glauben, wenn die Dinge drunter und drüber gehen? Instead of victory, anstatt dass es Erfolg kommt, kommt wieder ein nächster Schlag. The more Satan beat, the more umso mehr der Teufel kämpft, you believe Christ. Umso mehr glaubst du an Christus. Because the Holy Ghost helps you to weil der Heilige Geist dir hilft, to fast your unbelief. Diesen Unglauben zu fasten. Are you getting it? Mm. The old is what gives life. Das Alte. Sorry, the new is what gives life. Das Neue gibt Leben. The old is das Alte dead. Ist tot. It's just flesh and blood. Es ist Fleisch und Blut. Going without food is flesh and blood. Auf Essen zu verzichten ist Fleisch und Blut. Fasting is spirit, doubt and fear. Aber Zweifel zu fasten und Unglauben. Fasting that problem. Dieses Problem fasten. Whatever problem that is facing. Was auch immer. Ihr gegenübersteht, dass du fast das nicht zu sehen, sondern Christus zu sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew now, Matthäus 9, from verse 1 to 7. Let us go there, please. Matthew now. Matthäus 9. Amen. Amen. 1 bis 7. And he entered into a ship and passed over and came into his own city. One to seven. Amen. Mm-hmm. And behold, they brought. Let me see. They brought to him a man sick of palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, you know, he saw their faith. So he did not see their cry, but their faith. Er hat nicht Amen. Ihre Tränen gesehen, sondern ihren Glauben. Amen. Amen. He saw it, he could see that they believe. Er hat gesehen, dass sie geglaubt haben. Amen. Amen. Said unto the sick of the palsy, son, be of good cheer. Your sin be forgiven thee. Your sin are forgiven. Deine Sünden sind dir vergeben. You are no longer a sinner. Du bist kein Sünder mehr. I paid the price of your sin. Ich habe den Preis deiner Sünde gezahlt. And behold, certain of the scribes and within themselves said within themselves, thank you. This man blasphemed. And Jesus, knowing their thoughts, said, wherefore think ye evil in your heart? Can you see what Jesus called evil? Siehst du, was Jesus bösartig nennt? He was telling them the truth. Wenn die Wahrheit they sagt, hast du das? Amen. Ist das bösartig? Jesus was telling, he spoke the truth. Jesus hat die Wahrheit gesprochen. He released the truth. Er hat die Wahrheit offenbart. And they call it blasphemy in their heart. Blasphemie genannt in ihrem Amen. Herzen. Amen. And they call it evil. Und er hat das bösartig genannt. You know, if you are telling them the truth and you are telling them Satan is the one speaking through you, it is evil. Und sie dir sagen, es ist aber der Teufel, der durch dich spricht, ist es bösartig. Verse 5. For whether it is easier to say this, your sin be forgiven thee, or to say, arise and walk. Which of these two is more easier to say? Was ist einfacher? Your sin for I forgive you your sin. Dass deine Sünden vergeben sind. Or rise up and walk. Oder steh auf und geh. You can know you just know the answer. Your sin is forgiven. It's the easier. Es ist einfacher zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Because nobody can see. Weil es kann niemand sin forgiven. Beweisen, sehen. Nothing to prove. Ob es funktioniert hat gerade oder nicht funktioniert Amen. Hat. Amen. You can just say it and it's so easy. Und keiner kann das prüfen. But for somebody to walk, aber zu, to rise dass jemand auf einmal, der gelähmt ist, gehen kann. You know, that's, you know, praise the Lord. Halleluja. One is impossible. Eins ist unmöglich. The other is so easy. Das andere ist einfach. Praise the Lord. Halleluja. So also, you know, the new, the old is so easy. Das Alte ist so einfach. It's so easy to preach. Es ist so einfach zu predigen. The new is impossible das to Neue preach. Das ist unmöglich zu predigen, ohne den Heiligen Geist. Amen. Amen. The old is so easy to believe. Das Alte ist so einfach zu glauben. Because it's all is the system of this world. Weil das System dieser Welt ist. Honor your father and your mother. It's the system of this world. Und deine Mutter, das ist das Amen. System dieser Welt. It's so easy to believe. Das ist so einfach normal. Zu glauben, das ist normal. But honor Christ. Aber Christus is not normal. Ist nicht normal. How can I see the Christ to honor? Wie soll ich people, we won't ask that. Den Christus ehren überhaupt? Ich kann ihn nicht mal sehen. Yeah, Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. Honor Christ is choose Christ. Ehre Christus, wollte sich für Christus zu entscheiden. Amen. Choose Christ, that is honor Christ. Ich will Christus zu entscheiden, so erst du Christus. Your mother may be saying something that is not, you know it's not of Christ. Deine Mutter sagt vielleicht etwas, was nicht von Christus ist. And you know of Christ. Und du weißt von Christus. And you choose Christ. Und du entscheidest dich für Christus. You honor Christ. Damit ehrst du Christus. Amen. Amen. That the world will say honor your mother. Und die Welt sagt, ehre deine Mutter. Can you get it? Mm. They will tell you, why don't you honor your mother? Die sagen, weshalb ehrst du nicht deine Mutter? In Christ's world, we in der Welt honor von Christus Christ. Ehren wir Christus. I don't want any of my children to even honor me. Ich will nicht, dass irgendeiner meiner Kinder mich honor ehrt. Jesus. Ehrt Jesus. Honor Christ. Ehrt Christus. Then you honor me. So ehrst du auch mich. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Mm. In Philippians 4:4, the Bible says we are to rejoice always. In Philippa 4,4 steht, dass wir uns ständig freuen sollen. In bad or the good. Im Guten oder im Schlechten. We need the Holy Ghost to help us to remember. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, uns to remember that we are to rejoice always. Dass wir uns ständig freuen sollen. And if you are rejoicing, wenn du dich freust, you know, in the name of Jesus, you are still rejoicing. Im Namen von Jesus. It's not coming from the flesh; it's coming from the spirit. Kommt das nicht vom Fleisch, sondern vom Geist? It is by the help of the Holy Ghost. Durch die Hilfe des Heiligen Geistes. You know, all through this week, we know what happened. Ganze Woche wissen wir, was los war. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Well, we thank our Lord Jesus. Aber wir danken unseren Herrn Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. We thank our Lord Jesus that help us to fast our unbelief, doubt and fear. Wir danken unserem Herrn Jesus, der uns hilft, unsere Unglauben, unsere Ängste zu fasten. Amen. Amen. What gives me joy is that we never no complain at all. Was mir Freude gibt, ist, dass wir uns nicht beschweren. Is somebody getting it? No complain, no pointing finger, no blaming one another. Kein uns gegenseitig beschuldigen, uns gegenseitig die Schuld zuschieben. All the time it was just let us praise the Lord. Lass uns den Herrn preisen. Lass no uns matter Herrn what, preisen. Let us praise. Egal was passiert, lass uns den Herrn preisen. We are always coming there, always coming there. Is that not the greatest victory? Das ist doch der größte Sieg. You know, family fighting one another. Familie, die sich gegeneinander bekämpfen. Something little can just bring etwas Kleines bringt schon einen. But if you have learned to, gelernt to allow the Holy Spirit to fast, zugelassen your, hast. You know, so to fast that you know, your senses in this world is, there is help you to fast it. Dass er dir hilft, die Dinge in Christus zu sehen und nicht mehr nach dieser Welt und den Unglauben fastest. What people see is big. Das, was Leute als groß ansehen, amen. Amen. You see, it's so little. It's just, es ist so klein, es ist nichtig für dich. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, to rejoice and praise the Lord when things zu freuen und den Herrn zu are getting worse. Wenn die Dinge schlimmer werden. It's more difficult. Ist schwieriger. Than going without food. Als auf Essen zu verzichten. It's, are you getting it? Mm. To rejoice and praise the Lord. Sich zu freuen und den Herrn zu preisen. When things are going so bad. Wenn die Dinge so schlecht laufen. When you are praying about it. You are believing Christ deswegen. Because of it. You are believing Christ and you know saying that the Lord has done it. And it's getting worse. Und es wird schlimmer. And for you to be able to, der Lage to zu still sein, believe it. Immer noch zu glauben. It is more difficult. Ist schwieriger. Than just going without food. Als einfach auf Essen verzichten. Everybody can go without food. Jeder kann auf Essen verzichten. Everybody, even my baby here. Sometimes he doesn't eat for manchmal one hour. Ist der für eine Stunde nicht. Oder für 10 Minuten mal nicht. Sometimes you know the stomach is empty for 10 minutes. Manchmal ist der Magen leer für 10 Minuten. Before it starts entertaining. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody can do that. Jeder kann darauf but how many people can Leute believe Jesus? Können an Jesus glauben, when nothing is wenn nichts funktioniert. Amen. Amen. That you never complain. Dass du dich nicht beschwerst. You never doubt. Dass du dich zweifelst. You keep on instead of getting out of it, you are going deeper. Anstatt rauszugehen von ihm, gehst du noch tiefer in ihn rein. Can you see the fasting? Seht ihr dieses Fasten? Amen. Amen. Fast. Those things that you see. Diese Dinge fasten, die wir sehen. And now don't the Holy Ghost to help you to fast. Lass uns der Heilige Geist uns hilft, diese Dinge zu fasten, die wir sehen. Das Fleisch. The flesh needs to be fasted. Das Fleisch muss gefastet werden. Amen. Amen. You know, we see our age. Wir sehen unser Alter. We see our, the time. Wir sehen die Zeit, die läuft. Allow the Holy Spirit to help. Dass der Heilige Geist dir hilft. Amen. Take your eyes away from them. Deine Augen weg davon. They don't blind us. That place does not belong to you. Dieser Ort gehört dir nicht. Amen. Amen. If you are there, you cannot do it. Wenn du da bist, dann kannst du das nicht tun. You have to be in the Lord. Du musst im Herrn sein. The Lord, that you know to do it. It's the Lord's job. Es ist die Aufgabe des Herrn und nicht deine Aufgabe. Is somebody getting it? Amen. And how he do it? Wie er das tut? Is you believing him? Ist an dem, an dem du ihm glaubst und ihm vertraust. Amen. Amen. Joseph was in prison for years. Josef war jahrelang im Gefängnis. Amen. Amen. But the Lord delivered him. Aber der Herr hat ihn erlöst. You know, Daniel was in the lion's den. Daniel war in der Löwengrube. Amen. But he was delivered. Er wurde erlöst. The three Hebrew boys, they were in fire. Sie waren im Feuer. You know, we sang a song today that he is the same yesterday, today, and forever. Wir haben gesungen, dass er der gleiche gestern, heute und für immer ist. That is changed not. Dass er sich nicht verändert. Not. Er verändert he sich said nicht. To Moses, let my, you know, he said to Moses, said to Pharaoh, Mose hat let zu my people mal. Go. I am lass that I am, I change mein Volk ziehen. You ich still bin remember that song. Der ich bin. Amen. I am that I am. I am still the same. Ich bin immer noch der if gleiche. I, you know, I, yeah. I have been the doer, I'm still the doer. Ich war der Macher und ich bin immer noch der Macher. Let him be the doer. Lass zu, dass er der Macher ist. Amen. Dass er versorgt. Some of us we depend on the flesh so viele much. Von uns verlassen sich so stark auf das Fleisch. Sometimes I don't even pray before I sleep. Manchmal bete ich schon, bevor ich schlafe, aber es ist egal. I sleep like ich schlafe wie ein Baby. I don't need to say. Ich muss dich die ganze Zeit durchziehen. Amen. Amen. Because I know 24/7 I pray. Ich weiß, dass ich 24/7 bin. Are you getting it? Yeah. And you know, just having him in me is prayer. In mir zu haben ist Gebet. I don't need to be focused in one place or close my eyes or close my nose. Meine Augen und meine I don't close Nase irgendwas schließen. No, I don't leave everything open. Ich lasse alles offen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Depend on him. Verlasse dich auf Jesus. Circumstances, situation always come to control your joy, your peace. Deinen Frieden und deine Freude zu kontrollieren. Mhm. By the Holy Ghost fasting our fear, doubt and unbelief. By reminding us to rejoice always. Der Heilige Geist fastet unseren Unglauben, dem wir uns daran erinnern, uns ständig zu erfreuen. If you are rejoicing always, wenn du dich ständig erfreust, fastest du deinen Unglauben und deinen Zweifel. You are rejoicing in the Lord. Wenn du dich im Herrn erfreust, I say, thank you, Daddy. Du sagst danke, Vater. That's how you fast. So fastest du. You are fasting, du fastest deine Ängste, deine Zweifel und deinen you Unglauben. Fasting that problem. Du fastest dieses Problem. You made that problem smaller. Du machst dieses Problem klein. It's nothing, become nothing before es wird you. Zu nichts vor dir. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, by reminding us, the Holy Spirit, by reminding us and telling us to thank him in everything. Indem der Heilige Geist uns daran erinnert, dass wir uns bei allem bedanken sollen. Know the difference between the new and the old. Kennen den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Again, the new. Das Neue. I mean, the old is information. Das Alte ist Information. The new is revelation. Das Neue ist Offenbarung. Amen. Amen. The new. Is revelation. Das Neue ist the old is information. Was alt ist Information. It is revelation that is the victory. Die Offenbarung, das ist der Sieg. Amen. You know, the information is facts. Informationen sind Tatsachen. What this world calls facts. Was diese Welt Tatsachen. What doctor's report say. Was der Arztbericht sagt, das ist Information. And information is not our life. Information sind our unser life Leben. Is revelation. Unser Leben ist Offenbarung. Amen. Amen. It comes from, the revelation comes from God. Die Offenbarung kommt von Gott. Go to Matthew 16 and let us see one revelation. There. Matthäus 16. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Proverbs 13. 13. Matthew 16 from verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea, Philip, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? The Son of Man. He did not say the Son of God. Er sagt, der Menschensohn, nicht der Sohn Gottes. Amen. Amen. Who do men say I am? Für wen halten mich die Menschen? And they say, some say that thou art John, the Baptist. You know, that is information. Das ist Information. Elisha, and others say Jeremiah, and some one of the prophets. Amen? Amen. He said unto them, but who say ye that I am? To know Christ, you have to come through revelation. Um Christus zu erkennen, das musst du durch Offenbarung kommen. To know who you are, du wissen, wer du bist, have to come through revelation. Das musst du durch Offenbarung kommen. To know that you are of the spirit and not of the flesh. Dass du vom Geist bist und nicht vom Fleisch. It is not what you are. What people see that you are. It is who you see that you are. Was Leute sehen, dass du bist, sondern das, was du siehst, das bist du. Amen. Amen. It is not what the doctor tells you. Es ist nicht das, was der Arzt sagt. It is what das, you, was du bist. You know, in fact, you look at, you know, Jairus' daughter. Jairus' Tochter. They said that the daughter was dead. Man hat gesagt, dass die Tochter tot ist. Amen. The doctor can say gesagt, whatever. You know, just like they said that Jairus' daughter was dead. Genauso wie sie gesagt haben, dass Jairus Tochter tot ist. Aber Jesus hat gesagt, glaube einfach nur. It doesn't matter what they believe. Es ist egal, was sie glauben. What matters is what you was believe. Wichtig ist, was du glaubst. You know, things might not be working for you naturally. Für dich nicht. And people can even see. Und Leute sehen das, dass sie but nicht do glauben. You see that? Aber siehst du das? Or do you see Christ in you? Oder siehst du Christus in dir? In den Heiligen Geist in Amen. Dir? Amen. You see the power that raised up Jesus Christ that keep on living. Siehst du die Kraft von Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in dir. The power that raised Jesus Christ from the dead. Die Jesus von den Toten auferweckt hat. That is living in you. Do die in dir lebt. Do you see that siehst power? Du das? Siehst du diese Kraft? Amen. Amen. Your spirit is 100% dein Geist ist 100% Jesus. Your spirit is 100% Jesus. Ist 100% Jesus. Don't stop pitying yourself. Hör auf, dich selbst zu mitleiden. You are not a beggar. Du bist kein Bettler. You are favored. Du bist favored, you are asking somebody for gesegnet, money. Auch wenn du jemand um Geld bittest. Oh, Daddy. Praise the Lord. Halleluja. If you are asking anybody for money, for anything, Geld, um Hilfe. You are not a beggar. Du bist you kein are favored. Bettler. Du bist gesegnet. In the natural world, in you are Welt, a beggar. But in Christ's world, you are favored. Von Christus bist du gesegnet. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 15 of Matthew 16. He said unto them, but who say ye that I am? Who is Christ to you? Wer ist Christus today? Für dich heute? Which part of you is you? Welcher Teil von dir bist du? Who are you? Wer bist du? Are you your spirit, bist soul, dein Geist, or your body? Deine Seele oder dein Körper? Amen. You better be of your spirit. Sei lieber dein Geist. That is 100% Christ, Christus Jesus ist. Christ. Amen. Amen. Amen. The outside is a liar. Das Äußere ist ein Lügner. Amen. Amen. The outside is not you. Äußere, das until nicht. You believe it, it also, can never change. Glaubst, kann das sich auch ändern. You're believing the inside. Brings the inside outside. Das Innere zu glauben bringt das Innere nach außen. It? Yeah. We live so much on the outside. Aber wir leben so stark im Äußeren. We live so much on wir the outside. Wir leben so stark im Äußeren. That's not our life. Aber das ist schon unser Leben. And our life is the Christ. Is the Christ in us. Unser Leben ist Christus in uns. Are you getting it, please? Praise the Lord. Halleluja. Who do you say Jesus is? Wer ist Jesus? Who is Jesus in you? Wer ist Jesus in dir? You know, do you see him or you see outside? You see yourself. Du you see him or you see nothing is working for you. Siehst du, dass nichts funktioniert für you, dich? Do you see him and or do you see you are a poor man? Siehst du, dass du ein armer Mensch bist? Do you see Christ or you see you know you see people pitying you? Siehst Leute, die dich bemitleiden? You see yourself as a loser. Siehst dich als ein Verlierer an? If you are a child of God, you are never a loser. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du you kein Verlierer. Du bist immer ein Gewinner. Amen. Amen. You are always a winner. Bist immer ein Gewinner, hier oder dort. He that is in you is bigger than whatever is outside that you can see. Der in dir ist größer als das, was draußen ist. And how to bring whatever is inside to outside is by believing that which is inside. Und wie wir das, was drin ist, rausbringen, ist, indem wir das, was drin ist, glauben. Learn to believe. The Christ in lernen, you. Christus in uns zu that glauben. That is who you are. Das bist du. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, the doctor can give you his report. Der Arzt kann seinen Bericht report, sagen, report. Aber es ist sein Bericht, nicht deiner. You know, you have your own report. Du hast deinen eigenen Bericht. Which is Christ. Das ist Christus. Amen. Amen. Amen. It is his report. Das ist sein Bericht. Praise the Lord. Halleluja. You choose who to believe. Du entscheidest dich, wem du glaubst. Choose who to believe. Entscheide dich, an wen du glaubst. Amen. Amen. You know, it's not what people say. Es geht nicht um das, was Leute sagen. Nicht das ist das, was du bist. Who you call yourself? Who do you believe you are? That's who you are. It's not what people. What people say is not your business. Let them say whatever they want to say. Lass sie sagen, was sie sagen wollen. It's your headache. Es sind ihre Kopfschmerzen, nicht deine. The problem is. Who do you believe you are? Die Frage ist, was glaubst du, wer du bist? Do you believe you are a loser? Glaubst du, dass du ein Verlierer bist? You start something good, it's never working. But if others start it, it will work for them. Wenn du etwas machst, läuft es nicht. Wenn andere das machen, funktioniert es. Ist das das Leben, was du führst? Dann lebst du ein falsches Leben, ein verfälschtes Leben. Das Leben, was nicht von Christus ist. Amen. You are living a fake life. Du lebst ein verfälschtes Leben. That is not your life. Das ist nicht dein Leben. If others do it, wenn andere das tun, funktioniert es. Wenn ich es mache, funktioniert es. It doesn't matter if you work or not. Ja, es funktioniert oder nicht. Ich bin ein Gewinner. Was sagt to die or to live is gain. Paulus hat gesagt, sterben oder leben ist Gewinn. It doesn't matter. Was das äußere Resultat ist, das äußere Resultat ist nicht das, was ich bin. Das, was ich bin, ist Christus in mir. Our concentration is so unsere Konzentration liegt so stark auf dem Äußeren. Das Äußere ist das, was unser Leben kontrolliert. Kein Wunder, dass du ein verfälschtes Leben führst. You better know who you are. Du bist lieber schnell, wer du bist. Amen. Und wer du nicht bist. Andere glauben das vielleicht nicht, aber es ist egal. Praise the Lord. Halleluja. You know, I used to be there. Ich war früher auch dort. I was once there. Ich war früher auch mal dort. For that, I think it might be good for them, will not be good for me. Ich glaube, dass wenn Leute das was machen, funktioniert es nicht mehr. Aber so bin ich nicht mehr. Because good or bad doesn't bother me anymore. Schlecht ist nicht mehr meine Sache. What bothers me is that you know what I have is just I'm just a child of God. Dass ich ein Kind Gottes bin. Even if it's not good, if it is not working. Auch wenn es nicht funktioniert. I have a father that works. Ich habe einen Vater, der funktioniert. Amen. Amen. The outside may not be working, but I have the father that works. Vater, der funktioniert. Amen. The outside is not what controls my life. Das Äußere ist nicht das, was mein Leben kontrolliert. If you work or not, if it's even good or not, ob es gut oder ist oder nicht. You know, it might be good. Vielleicht ist es gut. It's good if others do it. It's good if I do it. It's good. That is not your victory. Das ist nicht unser Erfolg. Das ist doch nicht unsere Freude. Your victory is the Christ in you. Unser Sieg ist doch Christus in uns. You learn to live the life you want to live. Lerne, das Leben zu führen, was er für dich möchte. That's why it's called my peace. Deswegen sagt er, meinen Frieden gebe ich euch. Not as the world gives. Nicht so wie die Welt schenkt. My peace is different. Mein Frieden ist anders als der Frieden dieser Welt. The peace of this world der Frieden dieser Welt is good if I touch it, and if they touch it, it's good. Wenn ich es mache, ist es gut. Wenn andere es machen, ist es auch gut. Amen. Das schenkt dir Frieden. If they touch it and I touch it, they are the same. Wenn sie das auf die Beine bringen, kann ich es auch auf die Beine bringen. Und das bringt mir Freude und Frieden. Amen. But if I touch it, aber wenn ich versuche, es auf die Beine zu bringen, and I do it, it's not good. Then I don't have joy, I don't have peace. Funktioniert es nicht. Wenn andere es machen, funktioniert es. Und das bringt mir keine Freude, keinen Frieden. Diese äußerlichen Dinge, das bist du nicht. If it is even good, it's not aber selbst wenn es gut läuft, bist du es auch Christ nicht. Christus in dir ist das Gute. Is somebody going to get it? Mm-hmm. Amen. Amen. The Lord is trying to help us to Herr understand something here. Versucht uns zu to get uns something here. Etwas zu verstehen hier. Praise the Lord. Halleluja. Verse 16. 16. And Simon Peter answered and said, "Thou art Christ, the Son of the living God." Thou art Christ, du bist Christus, the Son, der Sohn des lebendigen Gottes. Praise the Lord. Halleluja. And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." This is not coming das from kommt flesh and blood. Von Fleisch und Blut. No man can know this. Keiner kann das wissen. Except through the power of the Holy Spirit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. You know, to be able to believe Christ. In der Lage zu sein, in an Christus zu glauben. No matter how Problem, egal wie schlimm es ist. And sing praise and sing hallelujah. Und immer noch den Herrn zu preisen und sagen, es geht nicht um mich, sondern um dich. Das kommt vom Heiligen Geist und nicht von Menschen. No man will remember Christ. Kein Mensch wird sich an Christus erinnern, wenn Dinge schlimmer werden. For them, it's all about themselves. Ihnen geht es nur um sich selbst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And Jesus answered and said unto Jesus him, blessed art thou, verse 17, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. The Holy Ghost revealed this to you. Der Heilige Geist hat dir das offenbart. Praise the Lord. Hallelujah. You know, anytime revelation comes, there is always power that follows it. Wenn Offenbarung kommt, folgt damit immer Kraft. Power follows revelation. Kraft folgt Offenbarung. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Why? Because of revelation. Wieso gebe ich dir diese Schlüssel? Wegen der Offenbarung. Amen. Amen. Because of just revelation. Wegen der Offenbarung. Amen. Amen. The keys of heaven. Die Schlüssel des Himmels. There's something. No, anytime revelation comes. Wenn Offenbarung kommt. Things of Christ follow. Folgen die Dinge von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Situation kommt, um deine Freude und deinen Frieden zu kontrollieren. Amen. Lass zu, dass der Heilige Geist diese Situation fastet. Bring that situation to its position. Bring die Situation auf ihren rechtmäßigen Platz. Amen. Have its own position. Sie haben ihren rechtmäßigen Platz. Place. Ihren eigenen Platz. Don't put it in the place of Christ. Sie sollten nicht auf den Platz von Jesus sitzen. Put it in the right place it belongs. Bringen Sie zu dem rechtmäßigen Platz. Where it belongs is nothing. Nämlich zum Nichts. Amen. Amen. That's where Satan belongs. Dein Gott hat heute. Er ist ein Verlierer. Amen. Amen. Don't see the problem bigger than anything at all. Sehe das Problem nicht größer als irgendwas see anderes. See it the way the Lord sees it. Sehe es so, wie der Herr es sieht. Praise the Lord. Hallelujah. Rejoice, you already have victory. Freut euch, ihr habt den Sieg schon. Rejoice, you already have Christ. Ihr habt Christus schon. Praise the Lord. Hallelujah. We rejoice because of the Christ in us. Wir freuen uns wegen Christus in uns. Amen. Amen. You know, we rejoice because our names are written in heaven. Unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Amen. Amen. That's what Jesus said in Luke 10. Das ist das, was Jesus sagt in Lukas 10. Amen. The world today they rejoice because of outside. Die Welt freut sich heute wegen dem Äußeren. Religion rejoice because Satan obeyed. Freut sich, weil der Teufel ihnen gehorcht. Amen. Amen. Well, we rejoice because our names are written in heaven. Weil unser Name im Himmel geschrieben steht. Praise the Lord. Halleluja. Again, Matthew 16, verse 17. Matthäus 16, Vers 17. Jenny, not Jennifer. Can you help us to read it? Mm-hmm. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht wieder offenbart, sondern mein Vater im Himmel. People know things through flesh and blood. Leute wissen Dinge durch Fleisch und Blut. Information is flesh and blood. Information sind Fleisch und Blut. Doctor's report is flesh and blood. Was der Arzt sagt, ist Fleisch und Blut. If you believe it, it becomes spirit. Wird es geistlich. And it will affect you. Und es wird dich angreifen können. You give it power to affect you. Du gibst diesen Sachen Kraft, damit sie dich angreifen können, indem du es glaubst. It's how people give power to you know your sin. Give power to death to kill. Wie geben sie den Power to death to kill people? Die Sünde gibt dem Tod die Kraft, Menschen zu töten. Amen. Amen. So also, if you believe doctor's report, genauso wenn wir dem Arztbericht glauben, it gives it power, es gibt diesem Arztbericht die Kraft, to steal, to kill and um to zu destroy. Töten, zu stehlen und zu zerstören. But you have to remember that Jesus has taken, erinnern, has paid for Jesus that sin, die Sünde bezahlt hat. And that's why You know, death is powerless. Deswegen ist der Tod kraftlos. You know, you do not believe Christ. Du glaubst an Christus. And so doctor's report. Deswegen ist auch der Arztbericht kraftlos. Amen. If you believe this, you empower that report to do dann the job that the doctor said it is. Gibst du diesem Bericht die Kraft, dich zu anzugreifen? Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Philippians 1. Philippa 1. From verse 12. Amen. Philippa 1, 12. Philippians 1. Praise the Lord. Yeah. God's children should never be sad. Gottes Kinder sollten niemals traurig sein. Ob es funktioniert oder nicht. Don't be sad about werd nicht traurig darüber. Even rejoice even when they are not working, more than when they are even working. Freut sogar noch mehr darüber, dass es nicht funktioniert, als wenn es funktioniert. Rejoice when they are not working. Freut wenn es nicht funktioniert. Because if it is not working, it means the Lord has something special for you. Heißt, dass der Herr etwas Besonderes für dich hat. Even better than when it's working. Was besser ist als das, was wenn es funktionieren würde. Amen. Amen. From verse 12. Philippians 1. Philippians 1. But how would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me are fallen rather unto the fortress of the gospel. Whatever comes to you, comes immer to the gospel. Kommt, kommt zum Evangelium. Is somebody getting it? Mm. That is what Paul is saying. Das sagt Paulus hier. The writer of Philippians. Amen. Mm. He said, whatever comes to me, was comes to the gospel. Kommt, kommt zum Evangelium. Because the gospel is now my life. Und das Evangelium ist jetzt mein Leben. If doctor gives any report, wenn der Arzt einen Bericht gibt, he gives it to the gospel. Gibt er das dem Evangelium. Amen. Amen. So that my bond in Christ are manifest in all the palace and in all other places. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people want to hide problems. Leute wollen Probleme verstecken. I don't tell people if I have problems because ich erzähle Leuten nicht, dass ich Probleme habe, the pity of this weil ich nicht das Mitleid dieser Welt will. Amen. Amen. I don't just want it. Das möchte ich nicht. If I know you are a child of wenn ich God, weiß, du ein Kind Gottes that bist, you will not follow the pity of this, you dass du dem Mitleid dieser Welt nicht folgen wirst. You know, I will let you know. Dann schärft Eisen noch Eisen und dann will ich, dass du es weißt. But if it is the pity of this aber world, wenn es das Mitleid dieser Welt know, ist, I don't want it at all. Ich will das nicht. I want those that will be close will, to me in Christ. Die, mir nahe sind in Christus. That will be there for me in die Jesus' name. Sind in Jesus' name. And not in this world name. Und nicht im Namen dieser Welt. Amen. Amen. He says, so that my bond in Christ are manifest in all the palace and in all other places. You know, Paul was being in, he was in jail from one prison to another. Paul was in Gefängnis. You know, if you travel to Germany now, wenn er zum Beispiel nach Deutschland you reist, go to, which hotel is here? Hilton Hotel. Geht er nicht zum Hilton we only Hotel. Go to prison to check one of the prisons. Er guckt sich die Gefängnisse an. Because he will be going there very soon. Wo er bald landen wird. You know, we want to, you know, if you go to Google. No, if Paul go to Google, he will not go to any hotel. We go to any prison. We want one. If you want to, if we check anything, we check the prisons. Er guckt sich die the nearest prison. Gefängnisse an, die nächsten Gefängnisse. Praise the Lord. Hallelujah. He was going from one prison to another. Er ist von Gefängnis zu Gefängnis gegangen. Satan planned to bring him down. Der Teufel hat geplant, ihn to destroy him. Ihn zu zerstören. Amen. Ihn runterzuziehen. To make people run away from him. Damit Leute ihn sehen und deswegen Jesus verachten. That prison to prison was not coming from God. Dies von Gefängnis zu Gefängnis kam nicht von Gott. Die Verfolgung kam nicht von Gott. Come from Satan. Kam vom Teufel. But he rejoiced. Aber er hat sich gefreut. Because he said Jesus. The name of the Lord is being mentioned. Weil der Name des Herrn erwähnt wird. You know, if somebody says he's in prison, people are going to ask why. Wenn jemand sagt, Christ. Deshalb ist er im Gefängnis, sagt man ja wegen Christus, weil er gepredigt hat. Und praise damit the Lord. Wird Christus erwähnt. Verse 14. 14. Many of the brethren in the Lord, whilst in confidence by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Many are more bold today. Viele sind dadurch mutig geworden. Da bin ich eben im gleichen Gefängnis wie Paulus. Oder man tötet mich. Einige hat das angespornt, das auch durchzuziehen. Some did preach Christ, even of envy and strife, and some also of goodwill. The one preached Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bones. Are you getting it? Mm-hmm. You know, people make fun of you. Leute machen sich lustig über dich. It's depending on Jesus. Let her be there. Sie verlässt sich auf Jesus. Ich frage mich, wie lange noch. Let her be there. You know that you are able to measure Jesus is a victory. Dass du bei der Lage bist. He did not say you are depending on your flesh. Aber diese Person gesagt hat, sie verlässt sich auf Jesus und sich deswegen lustig macht, hat sie aber in diesem Satz hat sie aber Jesus schon genannt. He said by the orders of love. You know that. They are making fun of you. Machen. You know, to add to your pain. They will see it. Verletzen. Maybe if you hear it will be painful to you. Weil sie denken sich, wenn du das hörst, was man über dich sagt, dann wird dich das verletzen. That is going to be painful to you. Aber wird es dich verletzen? If it is painful to you, wenn es dich verletzen wird, heißt, dann geht es um dich. Mm. Allow it to be Christ. Lass zu, dass es Christus ist. You will rejoice. Amen. Dann wirst du dich auch freuen. I say, praise the Lord. Sagen, ich preise den Herrn. Thank you, Daddy. Danke, Vater. They know I am for you. Sie wissen, dass ich für dich the world bin. Know that die Welt weiß, dass ich zu dir gehöre. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. If you are in the flesh, wenn du im Fleisch so bist, ist das schmerzhaft. You will even fight it. Du wirst sie bekämpfen wollen. But if you are of the spirit, wenn du im Geist bist, you will rejoice. Wirst du dich freuen. That your name is being mentioned. Dass dein Name genannt wird, Jesus. Somebody mentioned your name. Jemand hat deinen Namen genannt, ein Wort in den Mund genommen. You call your name. Hat deinen Thank Namen you. I want your name to be called. Ich will, dass dein Name überall gerufen wird. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Verse 17. It said, by the orders of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. God's children, you know, they are saying it of love. But there are people that they are saying it to add to his pain, to say to gossip. Es gibt Leute, die es aus Liebe weiter sagen, aber es gibt Leute, die es auch aus Hass weiter sagen, weil sie lästern darüber. Und sie werden es an Leute weitertratschen und vielleicht kommt es dann auch irgendwann bei dir an. Und dann hörst du es von anderen Leuten. Und dann macht es über dich los, ja, wird dich das runterziehen. Oder wirst du den Herrn preisen. Amen. Wegen dem Evangelium, was geprägt wird. Halleluja. Dann in Vers 18. One day, notwithstanding, every way, whether in pretense, are you seeing verse 18? 18. He said, whether in pretense or in truth, Christ is preached. Is somebody there? Mm. Tania, help us to read verse 18. Vers 18. Was tut es jedenfalls, wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Are you getting it? Mm. What then, notwithstanding, every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And I therein do rejoice. I will rejoice, though they are gossiping about me. Auch wenn sie über mich lästern. They are saying evil things about me. Sagen Schlechtes über mich, aber ich werde mich freuen. Because my name is written. Denn mein Name ist im Himmel geschrieben. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. The gospel is being preached. Das Evangelium wird gepredigt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 19. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and this supply of the Spirit of Jesus Christ. 20. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed. But that with all boldness, as always, so now also, Christ shall be magnified in my body, whether it be life or death. You know, if you walk or not, ob es funktioniert oder nicht, Christ is manifest in Christus the flesh. Ist manifestiert im Fleisch. You know, look at somebody in prison because of Christ. Schau dir an, jemand ist im Gefängnis is wegen Christus. Christ. Das ist eine Manifestation von Christus. Yeah, look at somebody that not is working for, but jemand, für den Christ. Läuft nichts, aber dennoch glaubt er immer not noch an Christus. Nichts him. Funktioniert gerade. You know, it's just not always. But Christ aber Christus manifest. Wird manifestiert. Manifestation of Manifestation von Christus. Because they are going to say it's for Christ's sake. Weil sie werden sagen, es ist um Christus willen. Are you getting it, please? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Life or by death. Durch Leben oder durch Tod. If it work or ob es not. Funktioniert oder if nicht. I pass or fail. Ob ich bestehe oder nicht. You know, if you want to use that or pass or fail. Das Bestehen oder das Versagen. You know, you can do an exam with them. Du kannst Prüfungen machen. And they pass, you fail. Und sie bestehen und du and bestehst they nicht. Laugh and say, look at und sie werden dich vielleicht fail. Über dich lustig machen. Christ guck mal, Jesus, aber dennoch hast du, bist du durchgefallen. It? Aber Christus wird dadurch manifestiert. Christ does not magnify Jesus. Weil das Bestehen verherrlicht nicht Jesus Christus. It's not result, it's nicht you, Ergebnisse Christ. Verherrlichen Jesus, sondern du verherrlichst Jesus you're Christus. Standing for him, dass du immer noch für ihn stehst, das that you verherrlicht never Jesus Christus. Dass du nicht das Problem you siehst. Never see faith. Dass du nicht das Versagen siehst. Are you getting it? Das verherrlicht Christus. You never know if you're going fail or pass. It's not your business. That you stand and say, dass du stehst und sagst, you are, es ist immer noch Christus. Able to preach to du bist immer noch in der Lage, zu den Leuten sogar zu predigen, die nicht wie du durchgefallen sind. Und immer noch sagen kannst, komm zu Jesus. Das verherrlicht Jesus Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Vers 21. He said, for to me to live is Christ and to die is gain. That is, you know what here is. Wisst ihr, was das ist? How to destroy the spirit, the fear of death. So zerstört man die Furcht vor dem Tod. Jennifer, can you help us to read verse 21? Und für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. You know, that is how to destroy the spirit of fear. So zerstören wir den Geist der Angst. The spirit of death, the fear of death. That's how to destroy it. So zerstören wir das, diese Angst davor. Ob ich lebe oder nicht, Christ. Es ist Christus. That fear of death diese Angst vanish. Vor dem Tod wird verschwinden. Die Angst vor dem Tod ist, ich möchte nicht sterben. But if you now believe also, to die ja, or to live sterben is oder gain, zu leben ist Gewinn. Then the fear is gone. Ist diese Angst weg. I don't know if somebody is getting it. Praise the Lord. Halleluja. Whatever happened, was immer passiert, doesn't es ist nicht meine Sache. Hier oder dort ist es Christus. Then the fear of death. Dann ist ja auch die Angst vor dem Tod vanished. Weg. Amen. Amen. It's not, not because it, that, that now know that it's not. Der Tod weiß jetzt, dass es nicht um dich geht. It's about Christ. Es geht um Christus. That spirit now know that dieser Geist weiß, about you. Dass es nicht mehr um dich geht. Now that's why Jesus said you have to hate yourself. Deswegen sagt Jesus, du musst dich selbst hassen. So hast du dich selbst. If it is death or life, I'm ob Tod oder Leben, es ist Christus. That's how to. It's not by killing yourself, biting yourself, or nicht killing yourself, Mark. Indem du dich verletzt oder indem du dich umbringst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Christ is your victory. Christus ist unser Sieg. Things are good and not your victory. Dinge sind gut und nicht deine. Amen. A pass is not your victory. Dass du bestehst, ist nicht dein Erfolg. You know, we labor to pass. Wir kämpfen um zu bestehen. We don't labor to pass. We labor wir kämpfen nicht um zu bestehen, sondern wir kämpfen darum zu glauben, dass wir schon bestanden haben. Weil Christus unser Bestehen ist. Er ist unser Erfolg. Wir haben ihn schon. To pass or fail doesn't matter. bestehen oder nicht bestehen, das ist nicht wichtig. Das Leben von Christus ist stressfrei. Da ist kein Stress. Aber wir kennen den Stress hier in dieser Welt. Ich muss schaffen, ich muss das machen, ich muss das besorgen, ich muss das erreichen. I want to have victory. I want to have whatever I want. Ich will so viel. Aber Christus kam. It is no longer I want to do or I don't want to do. Es geht nicht mehr um das, was ich will oder was ich nicht will, sondern es geht um mich, um Jesus. Can you see the freedom? Seht ihr die Freiheit darin? The freedom from stress. Die Freiheit vor dem Stress. Dieses Wort Stress sollte niemals rauskommen aus deinem Mund, sei denn, du gibst gerade ein Zeugnis. No, this word, they love it. Diese Welt liebt es, besonders in Deutschland. Sie lieben das Wort Stress. They are so proud of it. Sie sind stolz darauf. And they wonder why they are und wundern sich, weshalb sie im Stress sind. Amen. Amen. Is your victory. Er ist dein Sieg. The Lord is your der Herr victory. Ist dein Sieg. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 24. 24. Okay, from verse 22, shall we? 22. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I would not. For I am in a strait beast too, having a desire to depart. And to be with Christ, which is far better. Is somebody getting something here? Mm-hmm. You know, those that are afraid of death. Leute, die Angst haben vor dem Tod. If you are still in the flesh, you will be afraid of death. Noch im Fleisch bist, wirst du Angst haben vor dem Tod. Angst vor dem Tod zu haben, heißt, du bist im Fleisch. If you are in the spirit, wenn du im Geist bist, hast du keine Angst davor. If you are afraid of death, it means he's telling you, the Holy Spirit is telling you, der Heilige Geist sagt dir, geh zum Geist. Come into the spiritual world. Komm im Geist. Du bist gerade außerhalb davon. Are you getting in place? Mm. Praise the Lord. Halleluja. He said he could have chosen rather to even go. Ihm wäre es lieber sogar zu gehen. Could have been better for him to go. Einfach zu gehen. Verse 24. Nevertheless. To abide in the flesh is more needful for you. It's not about me, but es geht nicht you. Um mich, sondern um euch. Can somebody be like this? Kann jemand so drauf sein? That doctor will tell you, der Arzt sagt, euch dann jump up and kiss him. Springen und die Person einfach küssen. Say, thank you, danke, Arzt. Amen. Amen. Like when they drove me from work. Als man mich gekündigt hat. Als man mich mal gekündigt hat. I don't embrace the woman. Say, thank you very much. Ich habe die Frage umarmt und sich bei mir bei uns mich bei ihr bedankt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Because that is not my life. Denn das ist nicht mein It's Leben. Not my source. Das ist nicht meine Quelle. No one can take Christ away niemand from kann me. Mehr Christus wegnehmen. You can take your job, du kannst Christ die Arbeit nehmen, aber forever. Christus bleibt für immer And mein. No one can tamper with it. Und niemand kann damit Amen. Kann das angreifen. I just embraced him and said thank you. He said, huh? I said to Daniel, I want to go on because I was busy doing something when he called me and I said, there's no more job for me. I just said, okay, thank you very much. So let me go on, pull my dress and then wear my dress and then go. You see, you know, it's the Lord wants us to grow. Die Herr will, wir wachsen. Amen. Amen. Before this time, vorher, if I hear such things, wenn ich was höre, blood will be coming out from my mouth. Dann habe ich angefangen zu bluten. Can you see two lives? The same person. Zwei Before Leben, I know the truth. Bevor ich die Wahrheit kannte. Before I relationship with Christ. Vor Beziehung mit Christus. If I hear something like wenn ich sowas höre. My God, it sees my sleep for a whole month. Ich kann den ganzen Monat nicht schlafen. I will think, oh, ich werde darüber nachdenken, wieso wollen wir das zahlen? Wir werden das machen. What is this? What did I do? Was habe ich falsch gemacht? Ich muss mir was Neues suchen, bevor Sie mich kündigen. Warten Sie bitte noch. All those fear, the blood will be coming durch diese ganze Angst fange ich an zu bluten. But this is now because I know the truth. Aber weil ich die Wahrheit kenne. Because there was a day I was just cleaning. Es gab mal einen Tag, wo ich am sauber machen war. And the Lord just spoke. Und der Herr zu mir gesprochen with hat. Clean voice. Mit einer Stimme. He said, that job is not, diese is not Arbeit ist nicht das, was du it's bist. Not my source. Das ist nicht deine Quelle. I am ich your source. Bin deine Quelle. Amen. He said, that job is not das my ist das, was du bist. I rejoice and dance even ich when mich I was gefreut, als ich sogar am Sauber machen war. Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. Your job is never your source. Deine Arbeit ist nicht deine Quelle. Stop depending on it. Hör auf, dich darauf zu verlassen. If you depend on it, wenn du dich darauf verlässt, bleibt es deine Quelle. Amen. Amen. And if it is your source, und wenn es if deine it Quelle is your ist, how much can that job do in your life? Wie viel kann diese Arbeit in deinem Leben tun? Sie kann nichts tun. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is without Christ I can only. Ohne Christus kann ich nicht leben. And not without job I nicht can ohne meine Arbeit kann ich nicht leben. It is without Christ I ohne can Christus only. Kann ich nicht leben. And not without the flesh nicht ohne das Fleisch kann ich nicht leben. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 24, nevertheless, to abide in the flesh 24. Is needful for you. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your fortress and joy of faith, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ. For me, by my coming to you again, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The time has come. Okay. Let me quickly finish here, then we close. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I did thank you. Thank you for the freedom. Mm-hmm. Amen. Amen. Ah. Again, things are good or bad. Dinge gut oder schlecht sind, not our freedom. Das ist nicht unsere Freiheit. It did not work or it worked. Das funktioniert oder nicht funktioniert. It's not our victory. Ist nicht unser Erfolg. The Christ alone. Christus allein ist unser Erfolg. Praise the Lord. Halleluja. You know, some days for us, this, you know, this week as a whole. Diese Woche, amen. Throughout last week, diese, let letzte, me call it last diese ganze letzte amen. Woche, amen. Let me call it last. You know, it has been. You know, I just thank our Father. Ich danke unserem Vater. I thank Jesus. Ich danke Jesus. That you know, the fasting, he helped us to fast das our doubt. Das hat geholfen hat in dieser Woche unseren unserem Glauben, Unglauben zu fasten. Das ist Streit. Du fastest aus Streit mit Menschen. Lass uns der Heilige Geist dir hilft, das zu fasten, einander zu bekämpfen. Das musst du auch fasten. Halleluja. You bring whatever is going to bring that fight into Christ. Was diesen Streit herbeizieht, du bringst Christus. Du siehst Christus und nicht diese Streitfaktoren. Amen. Du siehst Christus. If it was somebody wrong you, selbst wenn jemand dich remember how you wrote Jesus, erinnere dich daran, wie jemand dich, wie du Jesus falsch behandelt hast, aber er dich dennoch liebt und dir dennoch vergeben hat. Praise the Lord. Halleluja. You see, fighting your misunderstanding. Unseren Streit fasten. You know, fasting, you are fighting one another. Unsere Streitigkeiten fasten. Amen. Amen. You know, Paul says something. Paul hat etwas gesagt. It says something in 1 Corinthians. 1. Korinther. Let me see where it is. 1 Corinthians 6. 1. Korinther 6. It says something in 1 Corinthians 6. Quickly go there, please. Amen. 1 Corinthians 6. Are we there? Mm-hmm. It's from verse 1. And? Dear, any of you having matter against another, go to law before the unjust and not before the saint. Is somebody getting in peace? Mm. You know, we have misunderstanding and you are good. You just go out to tell others. You are und du gehst raus und erzählst es. Verse 2. Verse 2. Do you not know that the saint shall judge the world? And if this world shall be judged by you, you say you are going to judge them. Ihr werdet sie richten. That's your chef, you are going to judge du wirst über diesen Chef richten. At the end. If you can see it. You know, if you look at it, Joseph and the master. Joseph und der Meister. Can you remember? He was Joseph's master. And later, Joseph now became his master. Vorher war dieser Meister derjenige, der Josef als Sklave zu sich genommen hat. Und später hat Josef als Vorgesetzter dieses Meisters gearbeitet. He might be your master today. Vielleicht ist er heute dein Meister. He might be your chef today. Heute ist er dein Chef. Take control over you. Und über dich her. Telling you what to do, what to do. Und er sagt, was du tun sollst und was du Amen. Lassen sollst. Freu dich im Herrn und bete für sie, dass sie errettet werden. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. He said, do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Is somebody, are you getting something here? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Somebody offended. Wenn jemand dich verletzt hat. Amen. You know, it's God's children that you are going to let you. Because God's children, if they are going to talk to you, they will bring you back to Christ. Sollst du das, wenn du das Wort mit Menschen teilst, nur mit Kindern Amen. Gottes, weil sie werden dich auch they zu Christus zurückbringen und dich daran Amen. Erinnern. But the unbelievers, they are going to give you what they aber have. Die Ungläubigen werden dir das geben, was sie haben. They are going to give you what they know. Das, was sie kennen. And why don't you fight back? Wieso kämpfst du nicht zurück? And why are you looking at him? Why are you just looking at? You are just looking like Mumu. Wieso? You know what is Mumu? Wieso stellst du dich so dumm an und versuchst nicht zurückzuschlagen? Okay, Vers 3. He said, now you know that we shall judge angels. You see that? The angels that people worship today. Diese Engel, die Leute anbeten they worship sogar. Angels. Menschen beten Engel an. Amen. The Bible said you are going to judge. Die Bibel sagt, wir werden über sie richten. Die Heiligen, die sich auf Jesus verlassen. Saints are those that trust Christ, die Christus vertrauen, Christ. Die an Christus God glauben. Children. Die Kinder Gottes. Amen. Amen. How much more things that pertain to this life? If then you have Verse 4, please. Verse 4. If then you have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. Are you seeing something here? Somebody offends somebody. Niemand, wenn man sich verletzt hat gegen einen Leuten. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are dustbin, people will come and pour rubbish into you. Wenn du ein Mülleimer bist, dann werden Leute immer Müll in dich hineinstopfen. If you are the tired, accept gossip. Wenn du jemand bist, der Lästereien akzeptiert, dann werden Leute auch bei dir lästern. Sie kommen und erzählen dir Müll. Und das sind alles die Waffen des Teufels. Und der Teufel wird auch da sein, wo sein Besitz ist. Wenn sie lästern, sollte das nicht deine Sache sein, wenn sie über dich lässt, dann auch erst recht sind. Unvergebenheit greift nicht die Person an, der du nicht vergeben kannst, sondern es greift dich an, als die Person, die nicht vergeben kann. Unvergebenheit wird nicht die Leute angreifen, denen du nicht vergeben kannst. Deine Unvergebenheit, sie bekämpft dich selbst. You are the one that has Satan's weapon. Du bist derjenige, der die Waffen des Teufels gerade festhält. And where his property und wo sein Besitz is, surely ist, wird er auch da, wird er auch sein. Are you getting it, please? Mm-hmm. Amen. Amen. Then in verse 6. He said, but brother goes to law with brother, and that before the unbelievers. They go to law before, you know, and they go to unbelievers. Sie gehen zu Ungläubigen. Und man beschwert sich bei ihnen. Und sie machen sich lustig über dich. Diese Leute. But therefore, There is utterly a fault among you because you go to law one with another. Why do you not rather take wrong? You see there. Why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourself to be defrauded? Is somebody getting it? Mm-hmm. Why don't you say, okay, I'm wrong. Let us forget about okay. it. Dann liege ich im Falsch und hast es aber vergessen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Fast. Those misunderstandings. Fast diese Streitigkeiten. Bring them to their position. Bring them to ihrer Position. Let them belong to you. Sie gehören nicht zu dir. Amen. Fast them. Fast sie. Amen. Fast that to know fighting one another. Diese einander bekämpfen. Blaming one another. Pointing finger at one another. Finger auf andere Husband Seiten. And wife fighting one another. I'm blaming or pointing finger. You are the cause. Du bist der Grund. Du bist es schuld. Whoever is the cause, you are already one. Egal wer es schuld ist, du seid eins. If you are the cause, you are the cause. Wenn du die Schuld trägst du auch die Schuld, weil ihr seid eins. And if you are two friends, und in Christ zwei Jesus, Freunde seid, if this one is for this one, you are part of you are the cause because bist, you are already one Person in Christ schuld, Jesus. Weil ihr seid eins. It's not only husband and wife that are one. Nicht nur bei God changed that we are one in Christ Jesus. Sondern auch in, als Kinder Gottes. So if it is your fault, it's also my fault. Wenn es deine Schuld ist, ist es auch meine somebody Schuld. Somebody getting it. Praise the Lord. Halleluja. If things are not working, wenn Dinge nicht funktionieren, you know, we want to point fingers. Wollen wir mit dem Finger zeigen. Amen. Even we point finger to ourselves. Auch auf uns selbst. The Bible says rejoice if things are not working. Wir sollen uns freuen, wenn die Sachen nicht funktionieren. That's how to beat Satan. Und so schlagen wir den Teufel. Amen. That's how to fast your unbelief down to fear. Wir Unglauben und Zweifel und Ängste fasten. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Ah. Verse 8. He said, nay, you do wrong and defraud and doubt your brethren. Know not now, verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived, neither fornication. He now talk about the fruit. Peter, no fornication, lying to see they are fruit and not the root. The root is rejecting Christ and ignoring Christ. Die Wurzel davon ist, Christus zu verweigern und zu ignorieren. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Would I like us to go to this very place? We'll go there before we close. Amen. Amen. Please learn to praise the Lord. Lernt den Herrn zu preisen. Amen. Learn to praise the Lord. Lernt den Herrn zu preisen. Stop blaming yourself. Hört auf, euch selbst zu beschuldigen für Sachen. Amen. Stop blaming people for anything. Oder Leute zu beschuldigen für Sachen. Amen. Some people think that when they blame themselves, it's even better. Leute denken, wenn sie sich selbst beschuldigen, ist es blaming besser. Yourself is as bad as blaming others. Aber dich selbst zu beschuldigen ist genauso schlimm wie andere Amen. Beschuldigen. Whatever you do, if it will work or not, you are not the doer. If you are blaming yourself, you believe you are the doer. Denkst du, was du der Macher bist? But you are doing it. Du bist derjenige, der es tut. And not the flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. It's only the spirit that is life. Der Geist ist Leben. That is, you know, let's go to 2 Chronicles. We quickly go through there, then we close. Amen. 2 Chronik. 2 Chronicles. Amen. Amen. There's a place I want you to, I want us to go to there, because, please, no matter what. Egal was ist. No matter what. Praise the Lord. Christ in Him. Amen. Amen. Don't blame anybody. Don't blame yourself. Entschuldige niemand und auch nicht dich selbst. Fast. Those blame. Faste diese Beschuldigung. Second Chronicle 20. Zweite Chronik 20. Praise the Lord. Hallelujah. I will quickly read from 1 to 3. Then I will go to verse 14. I will read to. To 32, then I will explain something to you. Then but we start from here on Wednesday. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, it came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon, and with them all that besieged the Ammonites, and came against Jehoshaphat to battle. They gathered and came and they gathered together to fight God people. Amen. Sie haben sich versammelt, um die Kinder Gottes anzugreifen. Doesn't matter how many people are fighting. Es ist egal, wie viele Leute sich gegen dich versammeln. What matter is who you believe you are. Was wichtig ist, ist wer let them gather. Du glaubst they zu sein Christus. Es können Millionen sein. It doesn't matter. Es ist egal. It's how the Lord beat one man, beat million. Die Bibel sagt, so wie der Mensch wird Tausende schlagen, so wie ein Menschen. Let them be the whole world. Amen. Oh, Daddy. Except if you don't have Jesus. Wenn du hast Jesus you nicht, dann sollst du Angst haben. And if you have prayer, wenn du you Christus afraid, hast, wenn du Angst hast, dann ist es dein Problem. I don't know who can save you. Dann weiß nicht, wer dich retten kann. Wenn der Retter dich nicht retten kann. The Savior has saved you. Der Retter hat dich gerettet. No one can do you. They can niemand kann dir etwas antun. They will beat themselves. Sie werden sich selbst schlagen. Lies euch das zu Hause durch. 2. Chronik 20. Lies es zu Hause. Amen. Vers 2. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea of this side Syria. And behold, they be in Hazazah of Tama, which is Engedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judea. A fast. You know, they are fasting then. Amen. Ihr Fasten damals. It's different from our fasting. Ist anders fasting als unser today. Fasten heute. The old and the new fasting. Das alte und das neue Fasten. Going without food can never help you today. Essen zu verzichten wird dir nicht helfen. You know, this is the time we are now, the time of the Spirit. Ist die Zeit des Geistes. It's no longer the time of the flesh. Es geht nicht um das Fleisch. Then the Holy Spirit, damals they don't have the Holy Spirit. Den Heiligen the Holy Geist Spirit nicht. Could not live in their body. Der Heilige Geist konnte sich nicht im Körper leben. Yeah. Because Jesus have not cleaned the body, Jesus, our body with the Körper with the blood. Und nicht gereinigt hat mit seinem Blut. That's why our body now aber belongs to the, unser Körper the temple of the Holy Ghost. Dem Heiligen Geist. Als Tempel des Heiligen Geistes. Us, er lebt in uns. Jetzt geht es uns nur um den Geist. Amen. Amen. Und nicht mehr um das Fleisch. If this flesh can work, the spirit can work more. Wenn das Fleisch funktioniert, dann kann der Geist umso mehr can funktionieren. See that here, said they were afraid. Sie hatten and Angst. They seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judea. You know, do you know that people still do this today? Und Leute machen das heute immer noch. They fast. You know, I heard that in Nigeria that they want all the pastors or preachers or whatever, they should fast because of what they are facing. In Nigeria gibt es oft manchmal nationale Probleme, wo dann Leute sagen, okay, der Präsident ruft die Nation dazu auf, zu fasten und zu beten. They want to fast, but they hate the truth. Sie wollen fasten, aber hassen die Wahrheit. They are fasting, they hate the truth. Fasten, God aber hassen die Wahrheit. Predige die Wahrheit und dann wird man they wird don't verscheuchen. To accept the man will die Wahrheit nicht, man will Lügen des Teufels. No flesh can solve the problem aber of the kein spirit. Fleisch kann das Problem des Geistes God lösen. God without food can do you nothing. Essen zu verzichten wird nichts bringen. Jesus hat nicht gesagt, fast, dann wirst du frei. Okay. Und erkenne die Wahrheit und die Wahrheit, die du kennst, wird dich frei machen. Amen. Know the truth. Kenne die Wahrheit. Amen. They hate the truth. Aber sie hassen die Wahrheit und versuchen zu fasten. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse, let me see. Yeah, so because of time, because I want us to close now. We will come here again. From verse 14. Look at from verse 14. 14. And upon Jehazah, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mataniah, a Levite of the son of Asa, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. The Spirit of the Lord came. Der Geist des Herrn kam in die Gemeinde. Because you have to go back. Weil er zurückgehalten Amen. Muss. Er kann nicht in ihrem Körper bleiben. Er kam, um ihnen etwas oft zu offenbaren. Wenn du den Heiligen Geist hast, bist du voll von Offenbarungen. Amen. Lass zu, dass er dir Dinge offenbart. Hör ihm zu. Oft spricht er, aber wir hören nicht zu. Amen. Vers 15. And he said, hearken ye, all Judea, and you inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, Thus said the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude. Don't be afraid of those that gather to fight you. Hab keine Angst vor denen, die sich versammeln, um dich zu bekämpfen. Don't be afraid of those that gather to sich versammeln, und dich hassen. They know your place of work. They don't want you for nothing. Die hassen dich einfach grundlos. They just hate you. You know, mother-in-law, father-in-law, all these in-law-in-law. Die Leute, they just hate you. Sie hassen dich. They hate Jesus. Aber sie haben Jesus gehasst. Amen. Sie hassen Jesus. Because if they love Jesus, wenn sie Jesus lieben, werden sie dich auch lieben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. But the battle is not yours, but God's. Denn diese Schlacht gehört nicht dir, sondern dem Herrn. Amen. The battle is not yours, die Schlacht gehört nicht dir, sondern dem Herrn. Wer dich angreift, greift Jesus an. Wer dich angreift, greift Christus an. Lass uns das erkennen. Was immer auf uns zukommt, kommt auf ihn zu. Wir sind nicht ohne ihn. Was immer uns angreift, greift Christus an. Trenne dich nicht von ihm. Jesus hat sich auch nicht vom Vater getrennt. Mein Vater und ich, wir sind eins. Also be able to say, in der Lage, Christ and me, sagen, we are Christus one. Du, I am Christ, we are one, we are never two. Und nicht zwei. Praise the Lord. Halleluja. Then verse 16. 16. Says, tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and you shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Amen. Amen. Revelation, you know, something, you know, the Holy Spirit is speaking. Der Heilige Geist spricht. Then in verse 17, says, you shall not send, you shall not need to fight in this battle. You see there. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. This battle you don't need to fight. Ihr müsst hier nicht kämpfen. Any battle is the lost battle. Jede Schlacht ist die Schlacht des Herrn. Nigeria's journey is the lost journey. Die Reise nach Nigeria ist die Reise von Christus. Any journey we make, jede Reise, going from die here to Rome, anywhere, is the Lord's journey. Die Reise whatever we do is of the Lord. Ist vom Herrn. We never do things outside Him. Wir tun Dinge nicht außerhalb von ihm. Amen. Amen. You shall not need to fight in this battle. The barrier is of the Lord. Diese Beerdigung ist vom Herrn. Amen. Amen. Everything we are going to do there is alles, of wir Jesus. Tun werden, ist von Jesus. Amen. Amen. Oh, Daddy. You shall not need to fight in this battle. Set yourself, stand you still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah. And Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord will be with you. Verse 18. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. And the Levites of the children of Kohathites, and of the children of the Kohathites stood up to praise the Lord, God of Israel, with a loud voice on high. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe his prophet, so shall you prosper. Amen. Amen. And when he had consulted with the people, he appointed singers. He appointed singers. Er hat Sänger eingestellt. They are going to do something, but they are going to sing. Praise the Lord. Halleluja. So your singing is no joke. Dein Singen ist keiner, ist Ernstes. Leute sollten Angst haben vor deinem Singen. The world should fear you. Die Welt sollte they dich fürchten. Should fear your music. Sie sollten unsere Musik fürchten. They should fear your praising the Lord. Unser Herrn preisen. Somebody get it. Yeah. He appointed singers unto the Lord. And that should praise the beauty of holiness. As they went out before the army, and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. Amen. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. Praise the Lord. Hallelujah. We will come here on Wednesday as the Lord directs. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. You know, for God's children, for kindergottes, to sing, to be able to sing, in der Lage sein, ihn zu feiern, it's no joke. Das ist etwas Ernstes. You're singing alone, threatening Satan. Unser Singen, das bedroht den Teufel. Amen. Don't underrate whatever you do. Unterschätze nicht das, was du tust. Amen. Praising the Lord. Den Herrn zu preisen. Prayer. Ist Gebet. Here, they were not fasting and praying. Sie haben nicht gefastet und gebetet. Singing. Sie haben gesungen. They just sing to his praises. Sie haben ihn gesungen, um ihn zu preisen. They were not begging. They were not begging. For that job to be done. For God to do the work. God heal me. It was not God heal me. The praising for his beauty. The Lord, our God is so beautiful. Unser Herr ist so wunderschön. The beauty of his holiness. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we close with this very place. Amen. Amen. So, Papa wants